als auf diese Tradition verbrüllen muss ich mich nur wehren. Haut die Bullen, Blatt wie Stullen, haut ihnen ins Gesicht. Haut die Bullen, Blatt wie Stullen, haut ihnen ins Gesicht, bis das der Schädel bricht. Hey! Bei der Demo haut sie die Eis drauf. Ich steige auf die Barrikaden. Ich werf einen Stein in den Bullenwagen, bis aus dem nur blutige Köpfe rangen. Haut die Bullen, Blatt wie Stullen, haut ihnen ins Gesicht. Haut die Bullen, Blatt wie Stullen, haut ihnen ins Gesicht, bis das der Schädel bricht. Hey! Sie nennen sich Helfer der Nation. Bullen soll man ehren. Scheiß auf diese Tradition. Von Bullen muss ich mich nur wehren. Haut die Bullen, Blatt für Stullen. Haut ihnen ins Gesicht. Haut die Bullen, Blatt für Stullen. Haut ihnen ins Gesicht, bis das der Schädel bricht. Hey! Haut die Bullen, Blatt für Stullen. Haut ihnen ins Gesicht. Haut die Bullen, Blatt für Stullen, haut ihnen ins Gesicht, bis das der Schädel bricht. Hey!